Jeden Freitag immer wieder aufs Neue, das ist Ampere auf SRF Virus, dein Kompass durch die Weite von der elektronischen Musik. Und kurz vorab, vielen Dank an alle, die letzte Woche unser Video- und Podcast-Special zur Schweizer Drum and Bass Szene mitverfolgt haben. Euer Support ist much appreciated. Für diese Episode schalten wir den Gang zuerst mal ab und distanzieren uns ein bisschen von Geschwindigkeiten jenseits von 170 bpm. Wir stellen den Fokus auf elektronisch Kurioses mit einem guten Touch Science Fiction. Blubbernde 303s, mal sphärisch, mal lo-fi, immer auch erfrischend und jenseits von Basic. Wie jede Woche lege ich euch ans Herz, unserer Spotify-Playlist zu folgen, um immer genug Feuer im Gepäck zu haben. Ich bin der Benny und das ist Ampere auf SRF Virus. Von Missions gehört haben, ist die Kassettenkultur back. Seit Jahren released das Label Holodeck kosmische Goodness mit einer guten Portion 80er. Next up ist DJ Ungel mit Diffused Engines, ein Mini-Hit, der auf dem holländischen Label Mirrorzone rausgekommen ist. Nach 4 Releases ist die Marschrichtung vom Specky Webu, dem Labelchef von Mirrorzone, glasklar. Verspielte Neo-Trance und Psychedelia für Zeitreisende. We'll be right back. Dein Stromstoß bei SRF Virus. Smoothness für urbane Fieberträume, das ist das tunesische Multitalent Dina Abdelwahid mit dem Track Tava. Die Produzentin hat mit genrebrechenden Sets am Sonar und dem CCM in Berlin überzeugt und hat schon für Fever Ray produziert. Ihr Album, das 2018 rausgekommen ist, legen wir euch ganz besonders ans Herz. Nicht vergessen, wir sammeln neben den Scheiben aus der aktuellen Sendung auch alle bisher gespielten Tunes aus allen Episoden in eine Spotify-Sammelplaylist. Yeah. Dort findest du Vibes querbeet, was elektronische Musik so hergibt, von dort und natürlich auch vielmal aus der Heimat. Yeah. Was hinten schon rumpelt, ist der Sommerhit von der Rebellion, nämlich Farai mit National Gangsters. National Gangsters! National Gangsters! Bankers are gangsters! Bankers are gangsters! 60s tailored suit! 60s tailored suit! Smoking brown in the city! Ampere-Show wäre vollständig ohne eine gute Portion England. Neben durchschnittlichem Essen und 1A Fußball ist die Insel Heimat von unzähligen vorwärtsdenkenden Produzentinnen und Produzenten. Wie diese Scheibe zum Beispiel, das ist Throwing Snow mit Zimmer. Der Dude wohnt tatsächlich in einem Schloss, wo er die Inspiration für diesen düsteren Banger gefunden hat, wollen wir aber lieber nicht wissen. Von mir in diesem Podcast, das ist Karen Guire mit Faces on Ankles. Leichtfüßiges mit komplexem Drumwork und kosmischem Klangmaterial, passend für freie oder auch Sportstunden. rasch und kompromisslos. Harte Sache aus dem selbsterklärten Zürcher Untergrund, das ist Walid, der ein Viertel von Le Point und maßgeblich am Rhizome Festival in der Roten Fabrik beteiligt ist. Der Tune heisst Psylo Nation. Are inside here, you know, you get an insight and you know something, you know? But you don't want to say it out loud because you're kind of afraid that it's not going to be really true and it'll spoil the whole thing for you, you know? But when somebody makes you say it, then, and it's true, then it just makes it more beautiful to say. Make it more beautiful? Say it. Who are you? It's me. Who are you? Special Request hat mit seinem letzten Album so einige Leute vor den Kopf gestossen. Das polarisierende Werk namens Vortex ist gleichzeitig der Most Loved und der Most Hated. Für manche ist das beste Album vom Jahr, für andere ein massiver Fail. Für uns ist klar, der Track namens Hardcore Dolphin brennt, alles andere überlassen wir euch. We'll be right back. Nach britischem Geballer mit Trance-Beilage switchen wir zu verträumtem Pop auf butterweichem Fundament aus Deutschland. Der Dude heisst Sumo, der Track Hokori, 100% Ampere Certified. Elektronische Musik zu tönen hat. Die schwedische Studio Bahnhof Crew liegt uns ganz nah am Herzen. Weirdo House für Aussenseiterinnen. Hier geht Peruanerin Sofia Cortesis mit Home is where I can dance. Thank you. Gibson Interceptor ist nicht nur das Auto von Mel Gibson in Mad Max, sondern auch ein australischer Elektroproduzent. Der Tune namens Route E fährt das Tempo runter, das Energieniveau bleibt aber gefährlich noch am Seidepunkt. Down Under für Kopf über im Rave. Antrieb ist startklar, wir befinden uns auf dem Weg in eine Zeit vor dem Jahrtausendbug. Wir schreiben das Jahr 1995, die Gang um den Techno-Don Sven Väth released einen Downtempo-Klassiker. Wir packen das Ding ein und präsentieren es 24 Jahre später. Der Banger und noch viel mehr für Stimmungsschwankungen und Trümmeligkeiten findest du in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Folge uns und lade den Kontrollverlust für die Hosentasche. Ampère. Vibes extraordinaire. Wir setzen zum Schlussspurt an, ganz im Zeichen von der Soundsystem-Kultur. Englische Flavors mit direkter Tanzaufforderung, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Das ist der Hot Remix von Last Days of Rome im Original von Ja Rule. Burn like boredom, eyes are sick and eyes are lit. Burn like boredom, hot like Satan, phone vibrate, eyes are lit. Burn like boredom, eyes are sick and eyes are lit. Burn like boredom, eyes are sick and phone vibrate, eyes in a kiss, the devil exists with rest on her hips and a tiger breath tight. Burn like boredom, hot like Satan, phone vibrate, eyes in a kiss, the devil exists with rest on her hips and a tiger breath tight. Eyebrow arch of a warm red stripe, UV lights, pearly whites. I'm in a board and a dorm in a Aggie. Just my luck, just my luck. Where my jersey doesn't kick off. Just my luck, just my luck. I'm in a board and a dorm in a Aggie. Just my luck, just my luck. Where my jersey doesn't kick off. Just my luck, just my luck. Where my jersey doesn't kick off. And the rocket in my toes that I never took off. And the monkey on my back that I never shook off. And I walk so hard all week and sleep. And I deserve some misbehaving. No big riddle, just a bit of a wiggle. And a Friday malarkey, shits and giggles. And a Polish vodka, jobs and water. Lieblingstune. Der Track heisst Rockstar und ist vom Avantgarde Dubstep-Produzent Ganz aus der Türkei. Ryder Shafiq mit dem Knowledge über den Beat. Revolution is in the air. I can feel it. Yeah, yeah. Your freedom is a myth. You mistake your drunken state of unawareness as a privilege, as your gift. Don't bite the hand that feeds. Consumed by one's own greed, reality reveals you're just too weak to resist. Who will fight back? No more white flags. Keep your heads in the sand, oblivious to the blood that they shed in foreign lands, ignoring the massacre of the women and children of your brother man. For we know best, bowing to the almighty West. Watch as we civilize the beasts. In the art of war we shall bring peace, with mankind's best interest at heart. Do you believe everything you see and everything you read? Weak hearts are so easily deceived. And when told you are better and that your brother is lesser, you're convinced that they deserve all they receive. Ha. I don't wanna be a rock star. Praises be unto the Most High, Allahu Akbar. Babylon must burn. Picture flaming cop cars. Your power is not absolute. Revolution is not far. No, I don't wanna be a rock star. Praises be unto the Most High, Allahu Akbar. Babylon must burn. Picture flaming cop cars. Your power is not absolute. Revolution is not far. Eine weitere Episode von Ampere neigt sich am Ende zu, was aber nicht heisst, dass die Vibes damit aufhören. Alle Folgen von Ampere sind online hörbar auf srf.ch, Apple Music und als Spotify-Playlist. Auch diesen Monat haben wir wieder ein Special am Start. Bis dahin gibt es aber wieder wöchentlich Handpflücks aus allen Ecken von der elektronischen Musik, fein säuberlich zusammengebaut, für Ohr und Tanzbein. Danke fürs Zuhören. Ich bin der Benni von Ampere. Du auf SRF Virus. Phone down, nobody trying.